Deutschlandfunk. Hörspiel. 1988 inszenierte der bekannte Theaterregisseur Dieter Dorn eine Folge kleiner Szenen von Botho Strauß, Bagatellen, die nur wenig später in den Münchner Kammerspielen unter dem Titel Sieben Türen herauskommen sollten. Dieter Dorn besetzte in seiner Hörspielfassung dieselben Akteure wie auf der Bühne der Münchner Kammerspiele. So wurde ein Star-Ensemble aufgeboten. Unter anderem mit Thomas Holzmann, Heinz Bennent, Cornelia Frohbös, Axel Milberg und Manfred Zapatka. Hören Sie nun Bagatellen, ein Hörspiel von Botho Strauß. Herr Goschinski, Sie haben seit 20 Jahren in Ihren Büchern vor der Selbstvernichtung der Menschheit gewarnt. Wie? Entschuldigen Sie, ich höre etwas schwer. Sie haben seit 20 Jahren... Ach, nein, das ist zu laut. Ich kann nicht so schreien. Das Mikrofon. Wir kriegen einen verzerrten Ton. Verstehen Sie mich? Nun ja, sehen Sie, das ist alles gar nicht so furchtbar neu. Ich habe schon vor 20 Jahren in einem meiner Bücher darauf hingewiesen, dass unser Schicksal als Spezies, als sogenannte Krone der Schöpfung, gewissermaßen aussichtslos ist. Ich würde heute sogar sagen... Herr Goschinski. Ja? Sie haben seit 20 Jahren in Ihren Büchern vor der Selbstvernichtung der Menschheit gewarnt. Verstehen Sie mich? Das ist richtig. Gut. Würden Sie sagen, dass die Entwicklungen auf unserem Planeten Ihre Thesen inzwischen bestätigt haben? Wenn Sie bitte etwas lauter... Ob Sie glauben, dass Ihre Thesen... Nein, stopp. Noch einmal. Ich brauche die präzise Frage. Anschlussproblem. Sehen Sie... Die Geschichte der Menschheit, der geschichtliche Raum, umfasst ja erst runde 6000 Jahre. Wir sind gewissermaßen noch sehr jung. Einen Augenblick bitte. Die Frage. Ich muss erst die Frage stellen. Ja, leider, ja, möchte ich sagen. Ohne jede Einschränkung. Im Gegenteil. Sie können jedes meiner Bücher hernehmen und darin jeden Satz dreimal unterstreichen nach den verheerenden Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Das heißt, Sie bleiben bei Ihrer Auffassung, dass der Mensch ein Versehen im Programm der Schöpfung ist. Ein Versehen? Welches denn? Ach, wissen Sie, es mag mir gewiss das ein oder andere kleinere Versehen unterlaufen sein. Bei einem Werk dieses Umfangs, wie das meine nun einmal besitzt, ist das im Grunde ganz unvermeidlich. Aber worauf wollen Sie hinaus, im Speziellen? Na, nichts Spezielles. Ganz allgemein, ich habe Sie doch richtig verstanden. Die Menschheit im Ganzen, der Mensch an sich, ist ein Versehen. Im Großen und Ganzen. Das Menschheitsversehen. Ach so, natürlich. Ich weiß jetzt, was Sie meinen. Entschuldigen Sie bitte. Ich war einen Augenblick abwesend. Mente captus. Also, ein Versehen. Vielmehr das Versehen. Natürlich, selbstverständlich. Der Mensch, ein Irrtum der Natur. Das menschliche Hirn, eine evolutionäre Fehlentwicklung. Man kann es so sehen und ich habe es so gesehen, kein Zweifel. Sie räumen aber trotz allem einem kritischen Optimismus ein gewisses Recht ein. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ich werde es auch in Zukunft nicht anders sehen. Falls mir die Zukunft noch Gelegenheit dazu lässt. Sind Sie der Hausherr? Worum geht's? Sind Sie's? Wir sind hier eine Immobiliengesellschaft. Ich bin der Vorstandsvorsitzende. Sind Sie mein Hausherr? Wo wohnen Sie? Es gibt für jedes unserer Häuser den eigens zuständigen Sachbearbeiter. Ich werde nicht mit Untergebenen sprechen. Es ist nutzlos, mit Untergebenen zu sprechen. Wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter. Sie sind mein Hausherr und nur Ihnen habe ich etwas zu sagen. Ich werde Sie kaum verstehen. Ich bin ungeübt im Mieterverkehr. Ich wohne aber doch in der Otto-Heinrich-Straße 15. So? Und? Wissen Sie denn nicht, wer für dieses Haus zuständig ist? Ich weiß es wohl. Na, dann wenden Sie sich an den betreffenden Herrn. Nur an den Hausherrn persönlich. Was hat es denn auf sich mit dem Haus Otto-Heinrich-Straße 15? Das fragen Sie mich? Ja, ich kenne das Haus Otto-Heinrich-Straße 15 nicht. Wie sollte ich alle Häuser kennen, die unsere Gesellschaft besitzt? Ich bin Verwaltungsexperte. Mehr nicht. Wo ist mein Hausherr? Lassen Sie mich zu ihm. Ich brauche die oberste Instanz. Moment. Höher hinauf als zu mir geht es eigentlich nicht in unserem Verein. Sie stehen schon vor dem Richtigen, insofern. Aber Sie kennen das Haus doch gar nicht, in dem ich wohne. Ja, persönlich nicht. Ich sollte es jedoch kennen als Objekt. Es genügt ein Blick in die Unterlagen. Ein Mann besitzt ein Haus und kennt es nicht. Davor habe ich mich immer gefürchtet. Ja, ich muss Ihnen doch nicht erklären, dass ich im landläufigen Sinn kein Hausbesitzer bin. Gehört es Ihnen, das Haus Otto-Heinrich-Straße 15? Persönlich nicht. Was zum Teufel ist denn an Ihnen persönlich? Persönlich stehe ich vor Ihnen. Übersehen Sie das nicht. Höher hinauf geht es nicht in unserem Verein. Ihr Stolz und Ihr Verein ergeben noch keinen Hausherrn. Es ist Ihnen gelungen, bis in die Chefetage vorzudringen. Aber Sie suchen offenbar nach dem großen Unbekannten. Ich habe meinem Hausherrn etwas zu sagen. Sie wissen so gut wie ich, dass es heutzutage einen persönlichen Hausherrn, wie Sie es nennen, kaum noch gibt. Ach, sondern? Es gibt Gesellschaften, Treuhandorgane, Konsortien, Verflechtungen über Verflechtungen. Hören Sie auf! Das sind die Fantasien eines Wahnsinnigen, eines Paranoikers. Ich will nichts davon wissen. Wir haben es hier weniger mit dem Wahnsinn zu tun, als vielmehr mit handfesten wirtschaftlichen Gegebenheiten. Sie werden es schwer haben, mein Herr, wenn Sie Ihre Idee vom persönlichen Hausherrn nicht endlich an den Nagel hängen. Was heißt Idee? Ich suche ihn, ich brauche ihn. Er muss mir sein Ohr leihen. Und mir? Mir, wollen Sie es nicht sagen, mir als jemanden, der den Geist des Hausherrntums in seiner modernen Form verkörpert? Ich traue Ihnen nicht. Und im Übrigen, Sie kennen das Haus, in dem ich wohne, ja nicht. Es geht darum, dass sich in diesem Haus, dem Haus meines Hausherrn, bereits ein anderes Haus befindet. Ein Haus im Haus? Gewiss, ja. Wie soll man das verstehen? Das werde ich Ihnen nicht erzählen. Sie meinen nicht etwa, es wohnt bereits jemand anderes, ein anderes Wesen, ein anderer Mensch im Haus? Das meine ich auf gar keinen Fall. Sondern Sie würden sagen, in Ihrem Haus wohnt bereits ein anderes Haus? Ja. Wie soll denn das aussehen? Ein Haus im Haus? Erzählen Sie mir nach einem anstrengenden Sitzungstag doch solch einen Unsinn nicht. Ihnen erzähle ich weiter nichts. Nein, denn dieser Unsinn wäre uns längst schon zu Ohren bekommen. Ich versichere Ihnen, die Gesellschaft besitzt kein Haus, in dem ein anderes bereits wohnt. Schmeißen Sie es doch raus, dies Ekel. Schmarotzer. Machen Sie kurz einen Prozess. Ich meine, Sie brauchen in einem solchen Fall nicht zu prozessieren. Hier geht das Faustrecht. Raus mit dem Dreckstück. Sie sind weit davon entfernt, mein Hausherr zu sein. Hiervon haben Sie mich immerhin überzeugen können. Ich bin Ihr Hausherr, verdammt Juche. Und wenn Sie es nicht glauben, dann werde ich Sie spüren lassen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende unserer Immobilientreuhand. Ich habe, lieber Herr, meine Möglichkeiten mit Häusern, die in Häusern wohnen, und Verrückten, die mir so etwas erzählen, fertig zu werden. Darauf können Sie sich verlassen. Da ich Ihnen weiter nichts zu erzählen gedenke und Sie in Kürze vor dem rätselhaften Tatbestand, so wie ich ihn angeschnitten habe, verloren stehen lassen werde, darf ich Ihnen versichern, dass Ihre Möglichkeiten, auf die Sie anspielen, vor dem Haus Otto-Heinrich-Straße 15 an Ihre Grenzen stoßen werden. Gut. Bleiben wir beide auf dem Teppich. Rauche, staune, gute Laune. Wie lange wohnt demgemäß das Haus schon bei Ihnen? Nein? Herrgott, ich kann diesen Unfug nicht aussprechen. Ich darf es nicht. Spreche ich's aus, dann denke ich's am Ende auch. Das fehlte noch. So weit geht die Affenliebe nicht, mein Freundchen. Worüber Sie sich jetzt ereifern, sind allein Sie selbst. Natürlich, Menschenskind. Ich ereifere mich. Ich krieg ja Krämpfe im Gehirn. Das ist ja Gift, was Sie mir da erzählen. Pures Gift. Warum haben Sie sich überhaupt auf ein Gespräch eingelassen, wo Sie doch mein Hausherr nachweislich nicht sind? Bin ich? Schweigen Sie! Sie hätten schweigen sollen, von Anfang an gar nicht darauf eingehen. Das hätte ich Ihnen empfohlen. Sie haben mich doch bedroht, als ich aus der Tür des Vorstandszimmers kam. Bedroht mit diesem gierigen Unsinn, mit Ihrem ganzen feurigen, verrückten Wesen. Sie wissen doch selbst am besten, wie wenig man einem geistigen Amokläufer letztlich ausweichen kann. Ja, im Grunde gar nicht. Und wenn man erstmal einen Spritzer von seinem Unverstand abbekommen hat, dann hilft alles nichts. Dann muss man abwarten, bis sich das Zeug im Blut wieder verdünnt hat. Ich habe das einmal selbst sogar im Vorstand erlebt, als der Herr Schimmelpfennig seinen Anfall bekam und dann ja auch nicht mehr für den Vorstand kandidierte. Er war nämlich völlig überfordert und drehte durch. Und ich sage Ihnen, im selben Moment wurde auch mir alles zu viel. Die Akten, eine graue Mauer, das Zimmer eine Gummizelle. Und ich dachte, noch ein verrücktes Wörtchen und ich drehe mit ihm durch. Meinen Hausherrn habe ich gesucht und ein schwindeliges Vorstandsvorsitzerchen habe ich gefunden. Wie aussichtslos. Sie können es mir glauben, ich bin von Natur alles andere als ein Nervenbündel. Sie sind das geborene Nervenbündel. Sie sind von Geburt an immer ein Nervenbündel gewesen. Hoho, da täuschen Sie sich. Ich täusche mich ganz gewiss nicht. Wenn Sie wüssten, wie viele Entscheidungen ich täglich einschneidend treffe. Trotzdem erkenne ich das Nervenbündel auf den ersten Blick. Ich erkenne es aus circa 100 Meter Entfernung. Ich kann einem Nervenbündel auf den Kopf zu sagen, du bist ein solches. Dafür habe ich einen untrüglichen Instinkt. Den haben Sie eben nicht. Und ob... Von wem? Ja! Sie haben einen Leibwächter gesucht? Ja. Für sich selber? Ja. Darf ich fragen, was für einen Beruf Sie haben? Ich bin Parkwächter in diesem unendlich großen Parkhaus. Sie sind Parkwächter? Jawohl. Und Sie suchen jemand, der Sie bewacht, während Sie Autos bewachen? Nicht nur das. Er soll mich früh morgens nach Hause begleiten und abends wieder zur Arbeit. Außerdem sollte er jeweils vor dem Zimmer, in dem ich mich gerade aufhalte, Posten beziehen. Wissen Sie, was das kostet, guter Mann? Ich kann es mir vorstellen. Ich habe mich erkundigt. Sie haben sich erkundigt. Einen Totalschutz fordern Sie. Besteht für Sie eine akute Gefahr für Leib und Leben? Eine solche Gefahr besteht immer. Bekanntlich, selbstverständlich. Sie können überfallen, der Parkhauskasse beraubt und niedergeschlagen werden. Eben. Und das ist nur ein Beispiel. Entschuldigen Sie, mit gleichem Recht könnte so gut wie jedermann einen Leibwächter anstellen. Menschenskind, dann wären wir bald so weit, dass jeder etwas schwächere Mensch den nächststärkeren zu seinem Leibwächter bestellt. Dies wäre ein gesellschaftlich gerechtes Gesetz. Ja, dann würde selbst ich mir einen nächststärkeren Leibwächter halten und dieser wiederum würde sich den nächststärkeren suchen. Mann, unsere ganze Gesellschaft bestünde so dann aus einer endlosen Staffel von Personenschutz. Und am Ende der Staffel, am Ende befände sich dann der erwiesenermaßen Stärkste. Richtig. Dann hätte man ihn. Dann hätte man den stärksten Mann auf die natürlichste und gesellschaftlich gerechteste Weise endlich ausfindig gemacht. Ach, hören Sie auf! Unsinn! Es ist vorstellbar, aber letztendlich nicht durchführbar. Es hieße die absolute Gerechtigkeit verlangen. Und an deren unterstem Ende, als deren allerletztes Glied, stünde dann ich. Denn ich kann nur ein Auto, aber keine Person schützen. Unter mir wäre niemand mehr. Und in mir läge die Welt der leeren Autos im Parkhaus. Um es kurz zu machen. Totaler Personenschutz rund um die Uhr, nicht wahr? Das kostet Sie im Monat einige tausend Mark. Mindestens das Doppelte von dem, was Sie verdienen. Im Übrigen, ich bin Angestellter. Kommt hinzu Krankenkasse, Sozialversicherung etc. Wir befinden uns hier nicht auf der freien Wildbahn. Daran soll es nicht fehlen. Es soll Ihnen an nichts fehlen. Ich werde mein Gehalt mit Ihnen teilen. Ihr Gehalt? 2000 netto, wie? 2500. Ich höre Ihnen zu, weil ich Mitleid mit Ihnen habe. Eigentlich müsste ich mir sofort das Fahrgeld aushändigen lassen und Sie für Ihre Frechheit büßen lassen. Ich höre Ihnen zu, weil ich mich amüsiere und weil Sie mir leid tun. Auf Ihr Mitleid bin ich freilich angewiesen. Ohne das geht es nicht. Ich habe mir nach dem plötzlichen Tod meines Bruders diese grausam untergeordnete Stellung aufgebürdet. Früher ging man in Staub und Asche, um die Geister der Toten zu beschwichtigen. Ich verschlinge diese Abgase hier. Jetzt aber habe ich mich lange genug gegeißelt, erniedrigt, gedemütigt und bin davon derart geschwächt, dass ich ein Recht darauf habe, beschützt zu werden. Stellen Sie doch beim Allmächtigen einen Leibwächter. Der kostet nichts. Sie sind der Stärkere. Sie kennen die Verpflichtung der Brüderlichkeit. Flüchten Sie sich nicht in blasphemischen Leichtsinn. Wissen Sie, worauf das hinausläuft? Sie betteln mich an. Ich leugne es gar nicht. Ich bin arm an Kräften, Sie reich. Ich bin ein Angstgepeitschter, Sie sind ein furchtloser Mann. Solche unterschiedlichen Charaktere sind von Natur her auf Ergänzung angelegt. Sie empfangen durch meine Schwäche eine andauernde Bestätigung Ihrer Stärke. Ich nutze dieselbe. Sie sollten mich nicht in ein Gespräch verwickeln, aus dem Sie uns beide nicht wieder heil herauswickeln können. Ich habe Vorstandsvorsitzende, Bardamen, Politiker und Robert Lemke beschützt. Irgendwie muss die betreffende Person mich auch ganz persönlich zum Schützen reizen. Ich will mich nicht besonders hervorstreichen, aber ich denke doch, dass ich als ein den Schutzreiz auslösendes Individuum in Frage komme. Sie sind ein Kobold. Das sind Sie. Wovor fürchten Sie sich denn so im Besonderen? Ich fürchte mich vor jeder Form von Gewalttätigkeit, vor der ich mich schützen lassen könnte. Das heißt, ich fürchte mich nicht vor Atombomben, Bevölkerungsexplosionen, Meteoren, Virusepidemien und ausgesprochenen Schicksalsschlägen aller Art. Ich fürchte mich zum Beispiel vor einer Schießerei in meiner Gegenwart. Kommt ja wohl nicht alle Tage vor. Das Grässlichste, nicht wahr, wie der Name schon sagt, ereignet sich immer nur einmal. Und dann ist es gut, wenn man eben einen Leibwächter bei sich hat. Sie haben im Grunde genommen bloß das kindische Bedürfnis, sich hinter dem großen Bruder zu verstecken. Der geht Ihnen jetzt ab, das ist alles. Nein, nein. Mein Bruder, der war ja gerade der kleine Bruder. Das ist das eigentlich Niederdrückende an der ganzen Geschichte. Er war eben immer der kleine Parkhauswächter. Ich, in meiner Verzweiflung, bin hin und her gerannt und habe mich kurz entschlossen auf seinen Platz gesetzt. Und jetzt wollen Sie mir allen Ernstes anbieten, dass ich mich für die Hälfte Ihres Gehalts... Sie teilen ja dann auch die Wohnung mit mir. Hier neben Sie stelle, in die Abgasluft und mir die Lunge verpesten lasse? Denken Sie auch an die enorme Sicherheit, die Sie dafür einkaufen. Wenn Sie heute einen hochgestellten Politiker beschützen, müssen Sie ständig, fast ununterbrochen mit Attentätern rechnen, die Sie in jeder Sekunde das Leben kosten können. Und Sie in Ihren Jahren werden es Sie vielleicht zweimal überlegen, bevor Sie sich vor einen möglicherweise ungeliebten Volksvertreter schmeißen und im Kugelhagel zusammenbrechen. Bei mir hingegen, als ein Mann des unscheinbaren Alltagslebens, ist für Sie das Risiko, bei einem Attentat ums Leben zu kommen, außerordentlich gering. Ein Mann wie ich garantiert Ihnen eine vergleichsweise berufsbedingte Überlebenschance von 80, 90, ja 95%. Das müssen Sie sich drastisch vor Augen führen. Dort der beinahe unvermeidliche Kugelhagel, hier die allenfalls 5%ige Lebensgefahr. 5%, das heißt inklusive Abgasschäden und möglicher dramatischer Zwischenfälle. Ich sage Ihnen klipp und klar, Sie brauchen keine Leibwächter. Ihnen tut niemand was. Sie sind ein armer Frosch. Benehmen Sie sich anständig und es wird Ihnen nichts passieren. Einen armen Frosch nennen Sie mich, sehr richtig. Ein armer Frosch bin ich auch, so wie ich Ihnen jetzt erscheine. Sie erinnern sich vielleicht, dass der arme Frosch im Märchen gegen die Wand geschmissen wurde und sich in einen Königssohn verwandelte. Soll ich Sie etwa gegen die Wand schmeißen? Das ist gar nicht nötig. Sie brauchen nur einen Vertrag mit mir zu schließen und Sie werden sehen, was sich hinter mir verbirgt. Der reiche Onkel aus Amerika. Ja, ja. Ich verrate nichts weiter. Sie sind indessen auf der richtigen Spur. Wissen Sie, was sich hinter Ihnen verbirgt? Ich weiß es. Hinter ihnen verbirgt sich eine ganze Organisation von armen Fröschen. Organisierte arme Frösche, zahllose Schwächlinge verbergen sich hinter ihnen. Die sind kein Einzelmensch, das habe ich gleich gemerkt. Aber ich bin nicht der dumme Riese für euch, für eine Horde von Feiglingen und Hosenscheißern. Ich bin überhaupt kein Riese und kein frommer Samariter. Ich bin ein Angestellter mit breiten Schultern und geübt im Schusswaffengebrauch. Ich schütze höher gestellte Persönlichkeiten. Ich bin kein Leibwächter für Parkwächter. Dafür bin ich nicht da, dafür bin ich nicht ausgebildet. Selbst wenn mir 30 Lilliputaner monatlich jeder 1000 Mark böten, damit ich vor ihrer Höhle Wache hielte, würde ich niemals auch nur einen einzigen Lilliputaner beschützen. Ich beschütze keine Lilliputaner. Was klein ist, soll sich zusammenrotten und sich selbst beschützen. Was groß ist, steht einzeln da. Das ragt hervor. Das braucht meinen Schutz. Eine solche Moral müssten Sie aber als mein Leibwächter nach und nach ablegen. Ich werde niemals Ihr Leibwächter. Nie! Nie! Nie! Nun haben Sie die erste Probehalbe Stunde schon hinter sich. Geschafft. Mein Gott, was für eine Erleichterung. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Ein anregendes Gespräch ist doch der beste Schutz, den ein Mensch genießen kann. Sehen Sie? Dort. Oh Gott, was ist das? Ein Ungeheuer? Ein Koloss? Ja, ein wirklicher Riese. Sehen Sie nur. Nicht schießen. Er geht. Sehen Sie? Er geht ganz von allein. Er muss. Seine Zeit ist um. Und er hat mich nicht gekriegt. Heiterer Abend. Hochzeitsfest. Hochzeit. Kein Mensch. Keine Menschenseele, weit und breit. Ja, das ist doch typisch für uns. Glücklich bis zum geht nicht mehr und dann vergessen, jemand einzuladen. Es ist an jedem Geburtstag lustiger gewesen und die sind jedes Jahr. Du hast ja bald wieder einen. Keine Eltern, keine Freunde, nicht ein einziger Gast. Warum hast du eigentlich niemanden eingeladen? Ich kenne niemanden. Warum hast du niemanden eingeladen? Seitdem ich dich kenne, kenne ich ja auch niemanden mehr. Das heißt aber doch, dass wir seit längerer Zeit voll und ganz mit uns selbst beschäftigt waren. Das heißt es. Stimmt. Tut es dir leid? Nein, es tut mir nicht leid. Es macht mir auch nichts aus, falls du das meinst. Ich stehe bloß vor einem Rätsel. Tja, was wird das sein? Hängt an der Wand und raschelt leise. Ein Rätsel ist es mir, dass nicht eine einzige Blume, nicht ein einziges Telegramm, nicht ein einziger Brief angekommen sind. Haben mir denn gar niemanden gesagt, dass heute Hochzeit ist? Ich habe es niemandem gesagt, denn ich kenne niemanden. Dass absolut keiner kommt, das steht auf einem anderen Blatt. Es kann natürlich an uns liegen, weil wir uns von allen und jedem losgesagt und haben. Und weil wir so glücklich waren, dass es den vormaligen Bekannten ein ständiger Dorn im Auge sein musste. Aber dass uns niemand was schickt, ist mir ein Rätsel. Hast du vielleicht etwas verschwinden lassen? Ich? Ist doch gar nichts angekommen. Im Grunde ist das nur zu typisch für uns, absolut glücklich. Und wenn es dann zum Höhepunkt, zum eigentlichen Festtag kommt, blöd dastehen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Ein Festtag, genau. Dass gewisse Bekannte nicht da sind, kratzt mich nicht weiter. Aber ein Fest hätte schon sein dürfen. Da kann ich uns einen leisen Vorwurf nicht ersparen. Das Einzige, was ich noch tun könnte, wäre ein paar Unbekannte von der Straße hereinbitten. Unbekannte sind selten festlich gestimmt. Die stehen nur dumm herum und glotzen einen an, das kennt man doch schon von der Straße her. Sobald sie einmal im Haus sind, benehmen sie vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie Unbekannte draußen. Ich würde mir zutrauen, sie kurzerhand in eine festliche Stimmung zu versetzen. Mutest du dir nicht ein bisschen zu viel zu? Du hast dich doch seit Jahr und Tag mit keinem Unbekannten mehr abgegeben. Das stimmt. Ich bin nicht in der Übung, wenn du das meinst. Aber ich habe es in meinem Leben natürlich schon mit vielen Unbekannten zu tun gehabt. Ich habe nicht die schlechtesten Erfahrungen mit ihnen gemacht und weiß, wie man sie richtig anpackt. Irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht. Dass aber auch gar kein Anruf kommt. Sieh doch mal nach, ob die Leitung tot ist. Leitung ist nicht tot. Quicklebendig. Oder haben wir uns vielleicht im Tag geirrt? Im Hochzeitstag? Wir doch nicht, die anderen vielleicht. Wir haben doch ganz einfach an dem Tag geheiratet, an dem wir schon immer heiraten wollten. Nämlich? Am wievielten? Die Trauung war für heute bestellt und wir sind heute getraut worden. Heute? Am wievielten? In der Kirche hing kein Kalender. Der Pfarrer traut, wen er zu Gesicht bekommt, jeden, der ihm den Finger hinstreckt. Wir wollten am 30. September heiraten und das haben wir getan. Ist das heute? Tja, naja. Was für ein Wochentag? Das müsste eigentlich ein Samstag sein. Ist heute Samstag? Hör zu, ich war gestern beim Friseur. Dort sagte jemand, es ist Freitag. Danach habe ich mich gerichtet und ich sagte, ich heirate am Wochenende. Darauf ein Riesenhallo unter allen Hauben. Scheren und Messer geklappern. Na, wer ist denn die Glückliche? Darf man fragen, wohin die Hochzeitsreise geht? Am Wochenende. Da liegt der Hund begraben. Das sind nämlich 2 Tage. Und heute ist Sonntag, mein Herr Gemahl. Wir sind nämlich am Sonntag getraut worden. Woher weißt du das? Weil keiner anruft. Alle Welt glaubt doch, wir hätten am Samstag geheiratet. Wie es in deinem Kalender steht. Und am Sonntag ab in den Honeymoon. Aber gestern hat doch auch keiner angerufen. Gestern, an deinem Hochzeitstag, hast du beim Friseur gesessen und ich war noch nicht eingezogen, wie es sich gehört. Gestern haben sie alle angerufen. Es sitzt ein Mann neben dir und sagt laut und vernehmlich, es ist Freitag heute und das war gestern. Und du glaubst einem hergelaufenen Friseurkunden das Datum. Diese Leute können das Wochenende im Einzelnen gar nicht mehr auseinanderhalten, Freitag, Samstag, Sonntag. Ein einziger Freizeitbrei. Meinetwegen. Dann haben wir eben einen Tag zu spät geheiratet. Zu spät? Später als vorgesehen, ist doch kein Beinbruch. Und wie hat das passieren können? Weil wir die ganze Zeit glücklich waren, vergiss das nicht. Erstens das und zweitens, weil sich der große Schlendrian breit gemacht hat. Aber der große Schlendrian, wenn du ihn schon beim Namen nennst, der hat sich doch nur breit machen können, weil wir eben unentwegt glücklich waren. Dafür hat er uns jetzt ganz schön am Schläfittchen. Dafür hat er uns jetzt diesen vollkommen ausgestorbenen Hochzeitsabend beschert. Ohne Blume, ohne Gratulation, ohne Anrufe. Von Gästen ganz zu schweigen. Weißt du, wenn es dir so langweilig ist, warum rufst du nicht jemanden an und lässt dir gratulieren? Ich? Jemanden anrufen an meinem Hochzeitstag? Also wenn es in meinem Leben einen Tag gibt, an dem ich einmal die Angerufene sein möchte, dann doch wohl heute oder gestern, wo ich aber dank seiner noch gar nicht verheiratet war und alle Anrufe und telefonischen Glückwünsche an meiner keuschen Abwesenheit abgeprallt sind. Du glaubst also wirklich, dass er es ist, der alle Leute von uns fernhält? Wer? Der große Schlendrian. Ja, daran glaube ich. Hättest du noch Eltern, dann brauchten wir jetzt nicht auf einen Anruf zu warten. Du willst mir doch nicht vorwerfen, dass meine Eltern nicht mehr am Leben sind. Nichts werfe ich dir vor. Ich habe ja selbst keine mehr. Dass wir beide Waisen sind, wussten wir vor unserer Heirat. Daran kannst du jetzt nicht herummäkeln. Im Gegenteil. Gerade als beiderseitige Vollwaisen sind wir ja Schritt für Schritt auf eine Heirat zumarschiert. Im vollen Bewusstsein, keine Eltern mehr zu haben, sind wir letzten Endes so überglücklich geworden. Dann beklag dich nicht. Wir sind verheiratet. Und es ist irgendwie verletzend, sich jetzt noch gegenseitig eine Vollwaise zu nennen. Trotzdem sind Eltern ein eiserner Bestandteil eines solchen Tages, dessen Fehlen sich eben deutlich bemerkbar macht. Nur weil man auf Gottes schöner weiter Welt sonst niemanden mehr kennt und weil man, wenn man sich fragt, wen man zur Hochzeit einlädt, letzten Endes immer wieder auf seine armen, toten Eltern stößt. Du selbst hast dir ja auch nicht gerade ein Bein ausgerissen, um deine Braut feierlich in deinem Haus zu empfangen. Von dir aus steht auch keine Blume hier. Keine Musik, keine festlich geschmückte Tafel. Kein gar nichts. Du vergisst permanent, dass wir dafür einfach zu glücklich waren und ich wahrscheinlich in vorderster Linie, um an derlei Realitäten überhaupt nur zu denken. Immerhin habe ich mich noch zusammengerissen und diese Girlande aufgehängt, aber das findet ja weiter keine Beachtung. Diese Girlande hast du aufgehängt? Diese Girlande habe ich aufgehängt, ja. Und du glaubst, diese Girlande sehe ich heute zum ersten Mal? Eine solche oder ähnliche Girlande, eine Girlande an sich, wirst du wohl schon öfter gesehen haben. Diese Girlande hast du bereits aufgehängt, als ich meinen ersten Cognac bei dir trank. So? Kann mich nicht erinnern. Diese Girlande hängst du in schöner Regelmäßigkeit jedes Mal auf, wenn dir danach zumute ist. Bei jeder nur annähernd besonderen Gelegenheit. Annähernd besondere Gelegenheiten, die mich zum Aufhängen der Girlande hätten ermuntern können, kann ich in meinem Leben an 5 Fingern abzählen. Meine Geburt, Tod der Eltern, unser Hochzeitstag. Und meinetwegen der erste Cognac, den du bei mir trankst. Jedenfalls von etwas Einmaligem zeugt diese Girlande nicht. Einmalig wäre es, wenn ich sie augenblicklich herunterrisse. Nein, tu das nicht. Ich kann sie nicht mehr sehen. Du hast sie über. Verständlich. Eine Girlande, die man derart in Zweifel zieht, ist in meinen Augen bereits ein Trauerflor. Runter damit! Nein, nicht. Sonst haben wir überhaupt keinen Festtagsschmuck mehr. Man kann schließlich das Einmalige an ihr auch darin sehen, dass sie heute genauso wie damals dort hängt. Als einzigartige Erinnerung an unser erstes gemeinsames Glas, das ja nicht ganz unschuldig ist an diesem heutigen Tag. Ich muss dir gestehen, ich kann mich einer bis aufs Mark ihres verfehlten Dahängens durchschauten Girlande weder durch die Hintertür von Sentimentalitäten noch auf den Krücken eines mitleidigen Kompromisses wieder nähern. Diese Girlande wird nie wieder das, was sie einmal war. Wir doch auch nicht, lieber. Was soll das heißen? Ich dächte, wir stehen an der Schwelle zu einer umfassenden Lebensgemeinschaft. Ich lass mir doch von einer schlappen Girlande keine symbolische Bedeutung aufdrängen. Wenn dich diese Girlande lediglich an diese selbe Girlande erinnert, so wie sie angeblich zu einem gegebenen Zeitpunkt schon einmal dort hing, dann hat sie ihren heutigen Zweck, nämlich ein frohes Signal für eine nie dagewesene gemeinsame Zukunft zu geben, gründlich verfehlt, aber gründlich! Ach, die arme Girlande. Wie unglücklich sie jetzt erst da hängt. Wenn man sie sieht und dich reden hört, könnte man denken, der Haussegen hängt schief. Ich möchte dich bitten, nicht weiter auf ihre scheinheiligen Provokationen einzugehen. Es fällt ihr nur zu leicht, durch die schamlose Zurschaustellung ihres Elends noch Pluspunkte für sich zu machen. Sie ist immer noch imstande, ein paar leicht verführbare Anhänger ihrer verflossenen Symbolik zu finden. Du bist aber sonderbar streng mit mir heute Abend. Solche Töne kenne ich gar nicht von dir. Na, wenn ich... Ach, dieses Biest! Wenn du dich schon über eine harmlose Girlande so aufregst, was wirst du erst zur Selma, meiner Schildkröte, sagen, die bringe ich schließlich mit ins Haus? Aber die Selma, die liebe ich doch. Du hast es ja noch nicht erlebt, wenn du morgens verschlafen beim Rasieren stehst und dir kriegt so etwas über die nackten Füße. Da möchte ich dich mal hören. Du musst doch zugeben, es besteht ein tiefer Graben zwischen einer Girlande, die sich am Hochzeitstag mit all ihrem Für und Wider wie eine Boa Constrictor um 2 angetraute Menschen schlingt, und einer niedlichen Schildkröte, die einem Mann am Waschbecken zart über die Zehen krabbelt. Ja, natürlich. Du hast recht. Ich frag mich nur, wie Selma und sie miteinander auskommen werden. Sie? Das fragst du dich? Im Ernst? Das frage ich mich ganz im Ernst. Du bist also das Nichts? Und du bist also der Selbstmörder. Und du das Nichts, wie? Tja. Genauso habe ich mir das Nichts vorgestellt. Ein Männlein. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäusche. Aber das Nichts. Menschenskind, etwas Großartiges, zumindest doch etwas Unvorstellbares. Ich denke, wir gönnen uns erstmal ein halbes Stündchen, in dem wir uns ein wenig beschnuppern können. Eine unendlich durchschnittliche Begegnung. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und mit dir für alle Ewigkeit. Du bist hinüber. Ja, das merke ich wohl. Ich bin hinüber. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann's nicht noch einmal probieren. Und an eine vorzeitige Trennung von uns beiden ist wohl nicht zu denken, wie? Ich bin dein Nichts und bleibe es. Es könnte der Fall eintreten, dass ich an dir verzweifle. Damit müssen wir beide fertig werden. Aber es ist doch bei Gott nicht einzusehen, dass ein Mann wie ich, eben noch eine tragische Größe, die sich entleibt, nun an ein Wesen gekettet wird, das sich das Nichts nennt und in Wahrheit von Miene und Statur mich für die Dauer der Ewigkeit an meinen verschwitzten Labordiener, den Hugenstock, erinnert. Das kann doch nicht alles sein, was das Nichts zu bieten hat. Du solltest dir einmal das Grau in Grau an mir etwas feuerroter ausmalen. Du solltest einmal versuchen, in dem, was du an mir so durchschnittlich findest, dein ganz persönliches Strafgericht zu erblicken. Vorsichtigerweise. Mit anderen Worten, so wie ich mich mit dir langweilen werde, unaufhörlich und unentrinnbar, das habe ich als mein Purgatorium anzusehen. Was für ein Ding? Mein Purgatorium, sei doch nicht so albern. Entschuldige, klingt so komisch. Na gut, ich verkneif's mir. Verkneifst du auch? Ich frage dich, ob deine Begleitung, du minder bemittelter Wicht, mein Purgatorium ist. Meine Vorhölle, mein Fegefeuer, wenn du das besser verstehst. Da kenne ich mich nicht aus. Da bin ich überfragt. Du bist ungebildet. Das Nichts ist einfältig, katzbucklig, albern, langweilig und ungebildet. Es ist alles Mögliche mir Bekannte, nur eines ist es nicht. Das große Nichts. Hör zu, es fällt mir nicht leicht. Ich war auf etwas Erhabenes gefasst. Ich fühle mich von der Ewigkeit hereingelegt. Jeder bekommt das Nichts, das er verdient. Dann bin ich das Opfer einer Verwechslung. Ich bin der Mann, dem die Elektrographie der Träume gelang. Ich bin als Schlafforscher die Nummer eins gewesen da drüben. Ich bin der Mann, der das DAV entwickelt hat, bis kurz vor seiner Vollendung. Und es nicht vollenden durfte, nicht wollte. Ja, aber wer war dieser Hugenstock, dein Labordiener? Was war das für einer? Mir scheint, du interessierst dich nur für deinesgleichen. Hugenstock wäre der Rechte. Der wäre in etwa dein Format. Ich habe eine Anlage entwickelt, mit der man die Träume des Menschen, seine tiefsten Abgründe, hätte aufzeichnen können. Sichtbar machen auf dem Videoschirm. Speichern, sammeln, wieder abspielen, wie jeden beliebigen Film. Das geht dir wohl über den Verstand. Über den Mann ging es auch. Es ist sehr interessant, was du erzählst. Ich höre dir gern zu. Ach, was hast du schon für einen Begriff vom menschlichen Dasein? Der Mensch ist ein Wesen, das sich ernährt, arbeitet und schläft. In groben Zügen ist das jedes Menschen Tagesablauf. Wenn er schläft, träumt er. Jeder tut es. Verstehst du mich? Ja. Frag mich nur, was Hugenstock für einer war. Du quälst mich. Ich versuche dir einen Begriff davon zu geben, was ein forschender, denkender Mensch vollbringen kann, an welch fürchterliche Grenze ein vom Forschungsdrang beseeltes Individuum stößt und weshalb es dann unter unglücklichen Umständen zu jener Tat kommen muss, die ich schließlich zu tun bereit war. Ich versuche dir einen Begriff davon zu geben, dass ich in dem Augenblick, als ich vor meinem Gerät, vor dem Traumadapter, kurz vor seiner Vollendung stand, dass ich in diesem Augenblick der einsamste Mensch auf der ganzen Erde war. Aber Hugenstock war auch dabei. Hugenstock, eine bedeutungslose Kreatur, ein Student, eine Hilfskraft, ein Handlanger, dazu noch ungeschickt, ein Nichts. Besser als niemand. Gut, gut. Wie du meinst. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Setz dich. Mir ist traurig zumute. Du musst wissen, dass es mir schließlich im Selbstversuch gelang, sämtliche Traumphasen einer Nacht lückenlos aufzuzeichnen. Ich habe mir die Schlacht am nächsten Morgen angesehen. Mein Freund! 5 Stunden später war alles vorbei. Aus, zerstört, gelöscht, vernichtet. Alles, was die geistig-technische Entwicklung dieser Teufelsmaschine ermöglicht hatte. Software, Hardware und um ganz sicher zu gehen, die eigene Existenz. Keine Spur mehr unter den Menschen von meinem Traum. Interessiert dich nicht, wie? Doch, ich bewundere dich. Alle Welt bewundert dich. Ich war die meiste Zeit von Speichelleckern umgeben, die sich bei näherem Hinsehen als Sadisten entpuppten. Davon habe ich genug. Von den kleinen menschlichen Schwächen, die man so gerne entschuldigt. Ich entschuldige sie nicht. Man darf nicht so streng sein. Man muss immer Kompromisse machen. Sonst kommt man mit niemandem aus. Ich möchte wirklich wissen, worin die Erlösung vom Leben besteht, wenn ich hier dieselben Phrasen aufgetischt bekomme wie drüben. Du polterst immer noch deine Empörung gegen den Himmel. Du brauchst nicht mehr nach oben zu gucken. Hier gibt's nur mich. Nichts davor und nichts dahinter. Nichts drüber, nichts drunter. Auch hier kommt niemand mit dem Kopf durch die Wand. Der einzige Unterschied ist der, dass man es hier unendliche viele Male versuchen kann. Während drüben... Es muss doch irgendetwas geben, womit wir beide uns beschäftigen können, ohne uns andauernd auf die Nerven zu gehen. Tja, was gibt es hier sonst? Ich meine, es gibt hier im Prinzip nichts anderes, als sich ein bisschen zu unterhalten. Essen, schlafen, träumen, fällt alles weg. Was soll man groß tun? Man redet eben miteinander, das ist ja nicht das Schlimmste. Die Hölle ist es, die Hölle! Natürlich, natürlich! Und du wirst mich keinen Augenblick allein lassen? Das kann ich nicht. Das gibt man naturell nicht her. Also reden wir? Reden wir und reden, reden wir bis zum geht nicht mehr? Gibt's hier nicht. Dann eben bis zum Wahnsinn. Also, wir haben hier eigentlich nur das immer Gleiche. Das ist praktisch alles, was ich dir anbieten kann. Wahnsinn und dieser andere Sinn. Wie heißt der gleich? Sinn. Eigensinn? Nein. Frohsinn. Spürsinn. Scharfsinn. Feinsinn. Leichtsinn. Trübsinn. Gemeinsinn. Nein, nein. Wahnsinn und... Na, komm jetzt nicht drauf. Also das hält sich alles hier nicht auf Dauer. Dafür haben wir einfach nicht das richtige Klima. Größenwahn. Wahnsinn und Größenwahn. Wie gesagt, hält sich hier nicht. Na, das ging ja noch. Kann eine halbe Ewigkeit dauern, wenn einem hier mal ein Wort fehlt und man kommt nicht drauf. Eine halbe Ewigkeit manchmal. Herr Horst Tietze? Ja? Ich bringe das bewusste Paket. Mir? Ich wusste es. Ein schweres Paket, nicht wahr? Ja, ein folgenschweres Paket. Was sind Sie vom Beruf, Herr Tietze? Beruf? Ach, irgendwas. Haben Sie keinen? Doch, doch. Was bin ich? Wie heißt das gleich? Warten Sie. Ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Lassen Sie nur nicht nötig. Die Berufe sehen doch heute alle gleich aus. Jeder schiebt und schaufelt seine Daten. Starrt auf den Auswurf Leuchtschrift. Ruft und speichert, was er kann. Das ist es doch im Wesentlichen. Darin befindet sich also die weltweite Abrüstung. In diesem Paket befinden sich die wichtigsten Schrauben der beiden Großmächte. Ohne die läuft nichts mehr. Die Sache ist nun in Ihrer Hand gegeben. Warum denn ausgerechnet in meine? Man hat unter 100 Millionen Adressen die Ihre gewählt als die eines der unauffälligsten Menschen der Erde. Wie konnte man in Erfahrung bringen, dass ich einer der unauffälligsten bin? Ein solcher Mensch wie Sie es sind, lässt sich heute mit den Mitteln der modernen Technik in weniger als einer halben Sekunde aus der Weltbevölkerung herauspicken. Das hätte ich mir denken können. Ich erkenne die Ironie meines Schicksals. Ich bin in der Weltrangliste der Unauffälligen auf einen der obersten Plätze geraten. Rekord ist Rekord. Das musste ja einmal auffallen. Sie bleiben nach wie vor ein anonymer Mensch. Außer mir weiß auf der Erde nur das Programm selbst, wer Sie sind und wo sich das Abrüstungspaket befindet. Ich wiederum befinde mich so fest in Empfängen des Programms, dass Ihr Name und Ihre Adresse auch nicht unter den extremsten Umständen von mir weitergegeben werden können. Was mache ich nun mit dem Paket? Sie stellen es verschlossen, wie es ist, in Ihren Schlafzimmerschrank. Innerhalb einer noch unbekannten Frist wird es wieder abgeholt und weiter verschickt. Wohin? Von einem zum anderen. Das bleibt also geheim? Geheim? Na, was heißt schon geheim? Anonym, würde ich sagen. So anonym wie Sie und ich. Im Großen und Ganzen. Wir brachten Bagatellen, ein Hörspiel von Botho Strauß. Unter der Regie von Dieter Dorn spielten Thomas Holzmann, Peter Herzog, Irene Klarin, Otto Kurt, Axel Milberg, Helmut Stange, Wolfgang Pregler, Jochen Striebeck, Heinz Bennent, Michael von Au, Manfred Zapatka und Cornelia Frohbös. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1988.